Es war einmal ein Klopshuhn, das liebte einen Mann. Der Klopshuhn kam sich gut vor, weil er noch lieben kann. Das Leben war oft Kacke und stank nach Biberdreck, doch diese ganze Schlacke wischte die Liebe weg. Dann musste der Mann scheiden und weiterziehen ans Meer. Und Klopsi musste leiden und kommt bald hinterher. Der Klopsur freut sich. Irgendwie wird das nichts. Der Klopsur freut sich einfach drauf. Okay, ich finde da jetzt keinen super tollen Reim mehr. Mein Gehirn ist heute irgendwie kaputt. Mich den ganzen Tag beschäftigt mit Strukturformeln und es gibt echt verrückte Strukturformeln. Also diese ganzen Arzneistoffe mit C, die sind einfach zu verrückt. Ciprofloxacin, Cetirizin, die sehen einfach total verrückt aus. Vor allen Dingen Ciprofloxacin. Ich weiß gar nicht, was das soll. Wer hat sich denn so einen Arzneistoff überlegt? Guck dir das mal an. Das sieht richtig bekackt aus. Das erinnert mich daran, wie wir nach Frankreich geflogen sind und die neuen Arzneistoffe mit der JUPAC-Nomenklatur angeschaut haben. Ein nerdiges Vergnügen und eins, das man vermutlich auf der ganzen Welt auch nur mit dir so voller Freude haben kann. Aber then again hat man mit dir ja an so vielen Dingen Freude. Zum Beispiel am Bumsen. Darauf hätte ich jetzt auch wieder ganz schön Lust. Aber nun, man kann nicht alles haben. Und Klopsor. Klopsor. Traurig, wenn er dran denkt, dass er nicht alles haben kann, beziehungsweise dich nicht hier haben kann. Aber nun, ich soll ja nicht mehr so viel jammern, nicht mehr so viel meckern. Also sage ich jetzt noch was Positives. Ich habe überhaupt keinen Hunger, stört mich nicht. Keine Riesenberge Schokolade essen zu können, genau genommen, ekle ich mich sogar gerade ein bisschen davor. Das ist doch sehr schön. Irgendwas ist gerade im Umbruch. Ich merke es, dieses Jahr werden all unsere Träume wahr oder so. Ja. Gut, mein Schatz. Ich hoffe, dass du dich heute Nacht gut erholt hast von allen Unannehmlichkeiten des vorangegangenen Tages. Und ich schicke dir 1 Million Milliarden Küsse, hoffe, dass du den Tag heute gut durchstehst und freue mich wahnsinnig drauf, mit dir zu sprechen, auch wenn ich natürlich anmerken muss, dass du den Klopsikast falsch benutzt. Also, mein Herz, dann bis gleich. Ich liebe dich.